entgegen und ich bleib am Strumpfband kleben. Ich bin enttäuscht, total enttäuscht. Bück dich, bück dich, bück dich, bück dich. Das Gesicht interessiert mich. Licht gerückt, zeig ich ihm, was man machen kann, und fang dabei zu weinen an. Der Zweifuß stammelt ein Gebet.